Seit der deutschen Erstsendung dieses letzten englischen Hörspiels von Samuel Beckett wird es meist gemeinsam mit Wilimczyks Produktion des Radiostücks Cascando gesendet. Cascando, wenige Tage nach Worte und Musik auf Französisch geschrieben, ist ebenfalls eine akustische Komposition für drei Stimmen. Anstelle von Krak gibt es hier die anonyme Figur eines sogenannten Öffners. Er regelt zwei Tonkanäle und macht damit die beiden weiteren Dramatis Personae hörbar. Musik und Stimme. Der Begriff Cascando bedeutet das gleichzeitige Senken und Verlangsamen der Klänge, also Diminuendo und Ritardando. Ein Ausklingen, eine Ankündigung des Endes. Schon Mitte der 30er Jahre taucht das symbolträchtige Wort im Titel eines Beckett-Gedichtes auf. Dem Hörspiel Cascando geht ein anderer Hörspielversuch voraus, den Beckett schon nach 2 Tagen Schreibarbeit aufgegeben hat. Das 10 Seiten lange Manuskript, datiert vom 29. November 1961, befindet sich heute im Archiv der kanadischen McMaster's University. Es ist der Dialog zwischen zwei Personen, die einfach als er und sie bezeichnet werden. In einer dunklen, stillen, kalten Wohnung demonstriert der Mann, einer Besucherin, ein besonderes akustisches Phänomen, das sich im Inneren eines mysteriösen Apparates abspielt. Indem er daran 2 Knöpfe bedient, wird entweder Musik oder eine Stimme hörbar. Live, wie der Mann betont. Die Musik und die Stimme scheinen ihr Eigenleben im Apparat unaufhörlich weiterzuführen. Sie sind jedoch sehr leise. Als die Frau die Wohnung verlässt, versucht der Mann, seinen Arzt anzurufen. Äußerst beunruhigt erklärt er dessen Sekretärin, dass die Klänge im Apparat immer schwächer würden, zu Ende zu kommen drohten. Der Mann legt auf. Kurz darauf ruft die Sekretärin zurück mit der Nachricht, der Doktor sei bei 2 dringenden Entbindungen beschäftigt, könne erst morgen Mittag kommen. Die Klänge hören auf. Der Mann flüstert, morgen Mittag. Beckett hat diesen Text zur Veröffentlichung freigegeben, allerdings zögernd und mit Vorbehalten. Er erschien im Druck als Esquisse Radiophonique 1973. In englischer Übersetzung 3 Jahre später. Zu einer Sendung kam es aber nicht. Martin Eslin wollte Mitte der 70er Jahre Esquisse mit Musik von Humphrey Searle in der BBC produzieren. Beckett verweigerte jedoch die Genehmigung. Als ich ihn 1986 fragte, ob der Grund nicht die Tatsache sei, dass es sich bei Esquisse um eine frühe Fassung von Cascando handle, hat er mir widersprochen. Es sei noch ein weiteres aufgegebenes Werk. Es sei die Produktion nicht wert. Wer heute das Stück produzieren will, steht vor dem Problem, wie man die Klänge darstellen soll. Es gibt weder einen Text für die Stimme noch eine Partitur. Eslin wollte die Stimme durch ein schwaches, unverständliches Murmeln darstellen. Dies lehnte Beckett aber entschieden ab. Beim Hörspiel Cascando, das dieselbe Idee weiterentwickelt, gibt es den Text, der von der Stimme gesprochen wird. Er erzählt eine Geschichte. Der quasi realistische Kontext der Esquisse ist nicht mehr da. Die beiden Elemente, Musik und Stimme, werden mal getrennt, mal zusammen vorgeführt. Es gibt keine Anspielung auf ein konkretes Gerät, das sich in einer dunklen, stillen Wohnung befindet. Als Zuhörer sitzen wir gewissermaßen alle im selben Zimmer. Statt des Dialogs, wie in Worte und Musik, gibt es in Cascando eine Folge von 2 Klangverläufen, die von einer abstrakten Instanz kontrolliert und manipuliert werden. Ähnlich wie ein Toningenieur im Hörspielstudio, der abwechselnd oder gleichzeitig die Regler seines Mischpultes bedient. Bei allen Aufnahmen und Montagearbeiten der Pariser Hörspielproduktion war Beckett anwesend. Am 13. Oktober 1963 fand im ORTF-Programm France Culture die Ursendung statt. Die Musik hatte Marcel Mihalovici komponiert, ein Exilrumäne, mit dem Beckett ein Jahr vorher bei einer Opernfassung seines Stückes Das letzte Band zusammengearbeitet hatte. Es ist eine Komposition für Flöten, Klarinetten, Celesta, Harfe, Schlaginstrumente, zwei Geigen, Bratsche und Violoncello. Mihalovicis Partitur wurde auch in der ersten deutschsprachigen Produktion verwendet. Schon 3 Tage nach der französischen Ursendung war sie am 26. Oktober 1963 beim Süddeutschen Rundfunk zu hören. Für mich ist es Mai. Ja, so ist es. Ich öffne. Geschichte, könntest du sie beenden, hättest du Ruhe, könntest schlafen, vorher nicht. Oh, ich weiß, wie viel schon beendet, tausende und eine Tat. Nur das, das war mein Leben. Indem ich sagte, beende dieses, ist die richtige, dann hast du Ruhe, kannst dann schlafen. Keine Geschichten mehr, keine Worte mehr. Und sie beendete. Und nicht die richtige, keine Ruhe, sofort eine andere. Zu beginnen, zu beenden, indem ich sagte, beende diese, dann hast du Ruhe. Diesmal ist die richtige, diesmal hast du sie fast. Und sie beendete. Und nicht die richtige, keine Ruhe, sofort eine andere. Aber diese hier. Die ist anders, die werde ich beenden, dann habe ich Ruhe. Es ist die richtige, diesmal habe ich sie fast, diesmal bin ich soweit. Mistlach, ich erzähle weiter. Ein schon recht langes Leben, was man auch sagen mag, ein paar Missgeschicke, das genügt. 5 Jahre später, 10 Jahre, ich weiß nicht mehr. Mistlach hat sich verändert. Nicht genug, man erkennt ihn noch in der Hütte, wieder eine. Er wartet auf die Nacht, bis es Nacht ist, um ins Freie zu gehen, um weiterzugehen, anderswohin, woanders zu schlafen. Es dauert lang. Er hebt den Kopf von Zeit zu Zeit, den Blick zur Scheibe. Sie dämmert. Es dämmert draußen. Er erhebt sich. Erst die Knie, dann hoch auf die Füße, schleicht ins Freie. Mistler, derselbe alte Mantel. Rechts das Meer, links die Hügel. Er hat die Wahl. Er braucht nur... Und ich schließe. Ich öffne das andere. Und ich schließe. Ich öffne beide. Voran. Sie geht voran. Sie beenden. Nicht aufgeben. Dann hast du Ruhe. Kannst dann schlafen. Vorher nicht. Sie beenden. Es ist die richtige. Du hast sie erfasst. Bis zu weit. Irgendwie. Missler. Hast ihn erfasst. Ihm folgen. Ihn nicht mehr aufgeben. Mistlers Geschichte. Sie geht voran. Sie beenden. Dann schlafen. Keine Geschichten mehr. Keine Worte mehr. Los, das Nächste. Und ich schließe. Ich beginne wieder. Hinab. Sanfte Neigung, Hohlweg, riesige Espen, Wind in den Wipfeln. Von Weitem das Meer. Missler. Derselbe alte Mantel. Er geht voran. Er bleibt stehen. Niemand da, noch niemand. Zu helle Nacht, was man auch sagen mag. Die Böschung dicht daran entlang. Derselbe alte Stock. Missler. Er geht hinab. Er fällt. Absichtlich oder nicht, ich sehe es nicht. Er liegt am Boden. Das ist die Hauptsache. Das Gesicht im Matsch, Arme ausgebreitet. Also gut, es ist schon so weit. Oh nein, noch nicht. Er erhebt sich wieder. Erst die Knie, Hände platt auf dem Matsch, Kopf unten, dann hoch auf die Füße. Ein Riese. Los, er geht weiter. Hinab. Los, in seinem Kopf was? In seinem Kopf ein Obdach, Asyl, eine Kuhle in den Dünen, eine Höhle, dunkles Erinnern einer Höhle in seinem Kopf. Er geht hinab. Weniger Bäume, keine Böschung mehr. Er hat sich verändert. Nicht genug. Zu helle Nacht, bald an den Dünen. Ohne jede Deckung. Er bleibt stehen. Niemand da. Er... Nicht aufgeben, es ist die Richtige, es ist soweit, beinahe. Ich bin soweit, irgendwie. Nissler, ich habe ihn erfasst. Ihn nicht mehr aufgeben, ihn folgen bis zum Ende. Los, diesmal ist es das Richtige. Enden, schlafen, Nissler, los! So nach Belieben. Man sagt, es ist in seinem Kopf. Mitnichten. Ich öffne. Feld. Fällt wieder. Absichtlich oder nicht, ich sehe es nicht. Er liegt am Boden. Das ist das Wichtigste. Das Gesicht im Sand. Arme ausgebreitet. Nackte Dünen, kein Halm. Derselbe alte Mantel. Zu helle Nacht, was man auch sagen mag. Meer dröhnend, donnernd, weiße Mähnen. Missler, in seinem Kopf. Was in seinem Kopf? Frieden. Wieder Frieden in seinem Kopf. Nichts mehr zu gehen, nichts mehr zu suchen. Schlafen. Oh nein, noch nicht. Er erhebt sich wieder. Erst die Knie, Hände platt auf dem Sand, Kopf unten, dann hoch auf die Füße. Ein Riese, riesige Masse. Derselbe alte Hut, eingedrückt, breite Krempe. Los, er bricht auf. Schwere Masse im Sand bis zum Knöchel. Stapft hinab. Das Meer... Das und Meer. Ich schließe. Ich öffne das andere. Und ich schließe. So nach Belieben. Das ist mein Leben. Ich lebe davon. Ja, so ist es. Was öffne ich? Man sagt, er öffnet nichts. Er hat nichts zu öffnen. Es ist in seinem Kopf. Man sieht mich nicht. Man sieht nicht, was ich tue. Man sieht nicht, was ich habe. Und man sagt, er öffnet nichts. Er hat nichts zu öffnen. Es ist in seinem Kopf. Ich protestiere nicht mehr. Ich sage nicht mehr, es ist nichts in meinem Kopf. Ich antworte nicht mehr. Ich öffne und schließe. Lichter der Erde, der Insel, des Himmels. Er braucht nur den Kopf zu heben, die Augen. Er würde sie sehen, ihn beleuchten sehen. Aber nein, er... Man sagt, das ist doch nicht sein Leben, er lebt doch nicht davon. Man sieht mich nicht. Man sieht nicht, was mein Leben ist. Man sieht nicht, wovon ich lebe. Und man sagt, das ist doch nicht sein Leben, er lebt doch nicht davon. Ich habe davon gelebt. Ziemlich lang. Lang genug. Hört. Diesmal bin ich soweit. Missler, er ist es. Hab ihn gesehen, hab ihn erfasst. Los! Derselbe alte Mantel stapft hinab, fällt wieder, absichtlich oder nicht, ich sehe es nicht. Am Boden, darauf kommt es an. Los! Es geht nicht lauter. Gesicht auf dem Kiesel? Kein Sand mehr, nur Kiesel. Also gut, das ist soweit. Diesmal. Oh nein, noch nicht. Er erhebt sich wieder. Erst die Knie, Hände platt auf die Kiesel. Kopf unten, dann hoch auf die Füße. Riesige Masse. Missler, schneller. Er bricht auf, schreitet hinab. Lauter geht's nicht. Das ist nicht alles. Ich öffne beide. Hört. Schlafen. Nicht mehr suchen. Ihn nicht mehr suchen. Im Dunkeln. Ihn sehen. Ihn sagen, für wen. Das ist es. Macht nichts. Nie ihn, nie den Richtigen wieder beginnen im Dunkeln. Schluss damit. Diesmal, es ist das Richtige. Es ist soweit. Beinahe. Enden. Als ob sie beide fielen, von einem Stern zum anderen. Es ist bald vorbei mit uns. Schon gut. Beinahe. Ich hab ihn erfasst. Hab ihn gesehen. Hab ihn gesagt, es ist soweit. Beinahe. Keine Geschichten mehr. Alle falsch. Diesmal ist es das Richtige. Ich habe sie erfasst. Sie beenden. Schlafen. Missler, er ist es. Ich habe ihn erfasst. Ihm folgen. Bis zum... Schon gut. Ja, so ist es. Es ist Mai. Ihr wisst ja, Herr Wonnemond. Ich öffne. Keine Bank, kein Steuer, keine Ruder. Schwimmt weg, springt weg, kommt zurück, läuft auf, reißt sich los, treibt fort. Missler, er füllt es aus, das ganze Boot, Gesicht an den Planken. Arme ausgebreitet, derselbe alte Mantel, Hände fest an den Dollborden. Nein, ich weiß nicht mehr. Ich sehe ihn, er klammert sich an, sticht in See, Kurs wohin? Zur Insel. Dann nicht mehr. Anderswohin. Man sagte, das ist von ihm. Das ist seine Stimme. Das ist in seinem Kopf. Schneller. Er schießt voran, bäumt sich auf, taucht vornüber. Kurs zur Insel. Dann nicht mehr. Anderswohin. Überall hin. Kurs überall hin. Lichter. Keine Ähnlichkeit. Ich antwortete. Und das? Ist das auch von mir? Aber ich antworte nicht mehr. Man sagt übrigens nichts mehr. Man hat das Weite gesucht. Schon gut. Ja, Mai. So ist es. Ende Mai. Die langen Tage. Ich öffne. Ich habe Angst zu öffnen. Aber ich muss öffnen, also öffne ich. Los, Missler. Arme ausgebreitet. Derselbe alte Mantel. Gesicht im Wasser. Er klammert sich an. Insel achten, weit achten. Kurs auf die See. Überall See. Keine Erde mehr. Sein Kopf, was in seinem Kopf? Missler. Na los, los. Endlich nicht mehr zu gehen. Woanders zu suchen. Immer woanders. Es ist so weit. Beinahe. Missler, durchhalten. Nicht aufgeben. Lichter der Erde, einige, fast keine mehr. Zu weit, zu spät, des Himmels. Ach, die, wenn man will. Was man auch sagen mag, er braucht sich nur herumzudrehen. Er würde sie sehen, ihn beleuchten sehen. Aber nein, er klammert sich an. Missler, er hat sich verändert. Beinahe genug. Mein Gott! Mein Gott, mein Gott! Ich fragte mich ehemals, was ist das? Ich antwortete manchmal, das ist der Ausflug. Zwei Ausflüge. Dann Rückkehr. Wohin? Zum Dorf? Zum Gasthof? Zwei Ausflüge? Dann endlich die Rückkehr? Zusammen? Zum Dorf? Zum Gasthof? Auf dem einzigen Weg, der hinführt. Ein Bild wie jedes andere. Aber ich antworte nicht mehr. Ich öffne. Nicht aufgeben. Sie beenden. Es ist die richtige. Ich hab's ja fast diesmal. Es ist zu weit. Beinahe. Missler. Als ob sie endlich Arm in Arm gingen. Schlafen. Keine Geschichten mehr. Los, Missler. Er ist es. Ihn sehen. Ihn sagen. Bis zum Ende. Nicht aufgeben. Schon gut. Beinahe. Noch einige. Noch einige. Ich bin so weit. Beinahe. Missler. Er ist es. Er war es. Ich hatte ihn erfasst. Beinahe. Schon gut. Diesmal. Es ist die richtige. Enden. Keine Geschichten mehr. Schlafen. Es ist soweit. Beinahe. Noch einige. Nicht aufgeben. Missler. Er klammert sich an. Los. Los. Die vier Originalhörspiele von Samuel Beckett sind zwischen 1956 und 1961. Sie zeigen die für den Autor charakteristische Entwicklung vom Spärlichen zum Minimalen. Von den Werken, die den Naturalismus in Frage stellen, zu denen, die jenseits jedes Naturalismus eigene Maßstäbe setzen. Das figurenreichste Erste, Alle, die da fallen, hat einen Anschein von realistischer Handlung. Im Zweiten, Aschenglut, gibt es nur einen einsamen Protagonisten, der sich selbst Geschichten erzählt und Stimmen evoziert. Das Dritte und das Vierte, Worte und Musik und Cascando, sind Hörbilder für drei Stimmen, von denen eine die wortlose Musik ist. In Worte und Musik stehen hinter den Stimmen personifizierte Figuren. In Cascando sind sie durch einen akustischen Mechanismus ersetzt. Milieu und Individualität der Akteure sind auf dem Nullpunkt. Worte und Musik ist ein allegorisches Hörspiel, das ein Treffen beschreibt. Dieses Treffen ist offensichtlich eine Routine. Der Herr entschuldigt sich für die Verspätung. Bevor er kommt, stimmt und übt nicht nur Musik, auch Worte übt Fragmente zum Thema Trägheit. In der ersten Fassung des Manuskripts heißt es Hoffnung. Denselben Text versucht Worte zum Thema Liebe zu variieren. Dass Hoffnung sich erst durch Trägheit, dann durch Liebe ersetzen lässt, spricht dafür, dass es sich hier um eine rein rhetorische Übung handelt. Der Herr hatte unterwegs, auf der Treppe, im Turm, wie er sagt, eine Vision. Offensichtlich das Gesicht einer Geliebten von einst. Die Themen heute sind also Liebe, Alter und das Gesicht. Was Worte liefert, ist zunächst einmal rhetorisch und leer. In Beckets Roman What findet sich für diesen Vorgang eine zutreffende Bezeichnung. Innocuous Pillow of Words, ein harmloses Kissen der Worte. Nur mit Anregung durch Musik kommt Worte dem Richtigen auf die Spur. Der Prozess verläuft nach dem Muster erst die Ablehnung des diskursiven Charakters der Sprache, dann mit Anregung durch konkrete Bilder, die nur mit Hilfe wortloser Musik in den Rahmen des Werkes eingeschlossen werden können, entstehen einige Verse und schließlich das Gedicht. Das Gedicht, dessen Entstehung das Hörspiel dramatisiert, klingt für einen Text von Beckett ungewöhnlich romantisch. Man fühlt sich an die Atmosphäre in den Gedichten des irischen Poeten William Butler Yeats erinnert, dessen Einfluss auch andere Spätwerke von Beckett aufweisen. Musik gibt, mit wenigen Ausnahmen, Worte die Anregung. Auf das Stichwort von Krag antwortet Musik präziser als Worte. Die Musik ist letzten Endes das A und das O. Wenn es zu einem Konflikt zwischen Worten und Musik kommt, ist die Musik überlegen. Sie deutet die tiefen Impulse an. Ihr gehört am Ende der Triumph. Theodor W. Adorno äußerte sich zu diesem Thema in einer Fernsehdiskussion 1962. Es gibt von ihm ja dieses Hörspiel Worte und Musik, das eine Art Parodie der alten Frage ist, ob die Musik oder die Dichtung mehr dans le vrai ist. Und das wird von ihm auf eine sozusagen satanische Weise zugunsten der Musik entschieden. Aber deshalb, weil es zu der nihilistischen Mystik von Beckett dazugehört, dass es das Wort nicht leisten kann. Er entscheidet sich sozusagen für die Musik gegen sich selber. Ich darf mich hier auf etwas beziehen, das er mir vor wenigen Tagen gesagt hat, dass es eindeutig mit dem Sieg der Musik endet. Der Konflikt zwischen Musik und Worte wurde im fertigen Text etwas gemildert. In der ersten Manuskriptfassung sagt Worte noch zu Musik, How I hate you, wie ich dich hasse. Beckets Hörspiel Worte und Musik wirkt allegorisch. Für den finnischen Forscher Klaas Tsiliakus sind Worte und Musik wie mittelalterliche Minnesänger. So könnte zum Beispiel der von Beckett oft zitierte Dichter Walter von der Vogelweide seine Minnelieder komponiert haben. Andere behaupten, Musik sei mit Gefühlen, Worte mit dem Intellekt zu identifizieren. Dieser Interpretation stehen andere Aussagen entgegen, wie zum Beispiel, Musik beziehe sich auf das Unbewusste, Worte auf das Bewusste des Ich. Oder in psychoanalytischen Begriffen könne Krag mit dem Ich identifiziert scheinen, Worte mit dem Über-Ich, Musik mit dem Es. Oder Krag personifiziere das Bewusste des Künstlers, Worte und Musik die Komponenten des Schaffensprozesses. Nicht zuletzt kann man das Hörspiel als inneres Porträt des Künstlers ansehen, die drei Figuren als Teile der künstlerischen Persönlichkeit. Diese allegorische Art von Interpretation bleibt jedoch dem Zuhörer überlassen, wenn er unbedingt nach einer sucht. Wir begnügen uns mit einer Feststellung, die näher liegend ist. Worte und Musik demonstriert eine Verwandlung der Rede von Rhetorik zur Dichtung unter dem Einfluss der Musik. Die Geburt der Poesie aus dem Geiste der Musik. Die Komposition von John Beckett in der Erstsendung gehört nicht zum Text. So ist es möglich, jede Produktion nach einem anderen akustischen Konzept zu gestalten. Eine Chance, die Produktion jeweils auf die zeitgenössischen Hörer abzustimmen. Obwohl das völlig von der Produktion abhängt, kann das Werk eine fast elegische Stimmung hervorrufen, Gefühle ausdrücken, ohne der Intention des Textes untreu zu werden. Auf positive Weise bestätigt sich die Beckettsche Einstellung der Musik gegenüber, die er bereits in seinem frühen Essay über Proust formulierte. Musik ist das katalytische Element, das die Permanenz der Persönlichkeit und die Realität der Kunst behauptet. Mit Worte und Musik kommt Beckett einer harmonischen Konfliktlösung am nächsten, die in seinem übrigen Werk so auffallend fehlt. Es ist vielleicht das erste Werk Beckets, das nicht eindeutig mit dem Scheitern endet. Auch das erste, das überhaupt kein Lesestück ist, das ohne Aufführung nicht existiert. Worte und Musik dramatisiert die Entstehung eines Gedichts. Im nächsten Hörspiel, Cascando, thematisch dem vorherigen sehr nah, handelt es sich dagegen nur um die Erzeugung eines Textes. Auch darin zeigt sich das Gesetz der Beckettschen Entwicklung. Statt mit allegorischer Dichte und Gefühlsintensität haben wir es nun mit der Verzweiflung über eine akustische Maschine zu tun. Die Stimme in Cascando hört nicht auf. Es wird weiter erzählt, auch wenn wir es nicht hören. Es ist wie in der Romantrilogie von Beckett ein ewiger Diskurs. Ein Diskurs, der endlos scheint und dessen Ende zugleich gewünscht und befürchtet wird. Bei dem Teil der Erzählung, den wir hören können, sind zwei Themen dominierend. Das erste besteht aus Bemerkungen über die Notwendigkeit, eine Geschichte zu finden, die das Ende aller Geschichten ist. Das Verlangen nach dem letzten Wort, das dem Schweigen gleicht, ist verbunden mit dem vertrauten Motiv der Beckettschen Helden, endlich ihre Existenz auszusprechen, auszuschöpfen. Das zweite Thema ist die Erzählung selbst, von der einsamen Reise eines im französischen Original Mot Mu, verflucht und nackt genannten Mannes vom Land aufs Meer, wo er dann verschwindet. Was in der Endfassung von Cascando als Stimme bezeichnet wird, besteht im Manuskript aus zwei Elementen. Beckett nennt sie Element Soi, jetziger Zustand, Verlangen nach dem letzten Wort, und Element Histoire, Geschichte des Mot Mu. Dies spiegelt sich in der Struktur des Hörspiels wider. Die Bemerkungen zur Situation sind musikalisch begleitet. Die Geschichte selbst hören wir dagegen immer ohne Musik. Die Stimme wurde von Beckett als flach, monoton, schnell, sogar hektisch, zerrissen charakterisiert. Die Aufmerksamkeit des Zuhörers soll nicht auf das Erzählte, sondern auf das Erzählen gerichtet werden. Rede als Performance. Beckett, der bei der Produktion von Cascando dabei war, hatte vorher seine genauen Vorstellungen über das Timing notiert und war sehr enttäuscht, dass so ein schnelles Tempo nicht zu halten war. Dem Zuhörer war es beinahe unmöglich, der so rasch erzählten Geschichte zu folgen. Seine Aufmerksamkeit lässt allmählich nach. Wenn aber die Rede langsamer und verständlicher ist, wird der Verlauf nicht mehr beachtet. Gefragt, was wichtiger ist, wenn beides zugleich nicht möglich ist, antwortete Beckett, man sollte sich vor allem um den Verlauf kümmern, auf Kosten der Verständlichkeit. Der Hörer wird den Inhalt nur teilweise aufnehmen können. Ein Teil wird ihm unvermeidbar entgehen. Auf die Bemerkung, dass es schade wäre, wenn die dichte, intensive Struktur nicht wahrgenommen werden könne, sagte Beckett, dass der Text doch da sei und auf das Publikum auch dann wirke, wenn er nicht ganz verstanden werden könne. Genauso wie bei Musik, deren Struktur auch dann die Erfahrung des Hörers beeinflusst, wenn sie ihm nicht bewusst ist. Als Beckett im Zusammenhang mit seinem späten Stück »Nicht ich« die Frage nach der Verständlichkeit dieses schnellen Sprechmonologs gestellt bekam, antwortete er, »Ich mache mir nicht allzu viel Gedanken über Verständlichkeit. Ich hoffe, dass das Stück eher auf die Gefühle der Zuschauer wirkt, statt sich an den Intellekt zu richten.« Sie hörten Worte und Musik und Cascando, zwei Hörspiele von Samuel Beckett, eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1963. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgten Erika und Elmar Tophoven.